erreicht. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Und manche mögen dich sogar. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh doch niemals selbst. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Und du scannst doch niemals ein. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Das müssen andere für dich tun. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Du lässt sie niemals in Ruhe. Oh oh oh, oh oh oh. Nur faul. Ja, du hast Charisma und ein großes Maul. Denn du denkst nur an dich, die anderen sind egal. So läuft es heute und so läuft es jedes Mal. Du studierst an der PH. Oh oh oh. Oh oh oh, oh oh oh, und machst dir das Leben leicht. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, damit hast du schon viel erreicht. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, und manche mögen dich sogar. Oh oh oh. Geht doch nicht gut, wie du dich immer durchschnauben tust. Das geht doch nicht gut, das geht doch nicht gut, wie du es immer wieder versuchst. Das geht doch nicht gut, das geht doch nicht gut, wie du dich immer durchschnauben tust. Das geht doch nicht gut, das geht doch nicht gut, wie du es immer.